Da Purple ist wie ein à la crème. En jaune, en vert, tu écris. Da Purple ist wie ein à la crème. Chromosphère, Chromosome, Heliosphère. Da Purple ist wie ein à la crème. Escapade matinale, nos doigts et le sable. Patton, zwei Brüder aus Belgien, Sam und Max Botzen heißen die beiden, machen ziemlich coole Stop-and-Go-Strukturen auf ihrem Album Sea betitelt. Nicht das erste Album dieser Band aus Belgien, sondern die haben schon so einige veröffentlicht. Die Band ist 1990, entsprechend groß ist der Back-Katalog. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch mit Slim Twig. Dabei sind Low, Lou Barlow mit einer neuen Soloplatte, Schniepo Schranke, Huten Tennis Club und hier kommen Donna Regina, die gecovert werden von Dean und Britta. Thank you. In your car. Das waren Dean and Britta. Dean und Britta sind Dean Wareham, kennt man von Bands wie Galaxy 500 oder auch Luna, und seine Lebensgefährtin Britta Phillips, die auch schon, glaube ich, zusammen Alben veröffentlicht haben. Hier covern sie Donna Regina. Donna Regina sind ein Duo aus Köln, inzwischen auch in Berlin, wohl teilweise zu Hause. Günther Jansen und seine Ehefrau Regina Jansen sind das. Die machen auch Musik seit 1990, also schon 25 Jahre, haben diverse Platten veröffentlicht, Konzerte gespielt, Tourneen absolviert, waren in Japan und ich glaube an jedem Winkel der Welt. Und jetzt werden sie mal gecovert. Das Ganze nennt sich Discover Donna Regina, also es gibt sie auch zu entdecken dabei. Und ja, die Songs werden zum größten Teil eigentlich von den Strukturen her beibehalten. Interessant wird es, wenn Leute wie Mouse on Mars oder Schlammpeiziger sich an die Version machen, aber am besten klingen sie eigentlich, wenn, sag ich mal, die Songstrukturen erhalten bleiben. Interessant auch die Version auf jeden Fall hier von dem National Jazz Trio of Scotland mit Bill Wells. Er covert den Song End of September. It's the end of September and with every turning tree it gets harder to remember by the easy days of summer were just wasted on me kind of wasted it's on the me. End of September and with every drop of rain it gets harder to remember why the happy days gave me something close to pain gave me something I have close been to singing The End of September passt ja zumindest von der Jahreszeit her. Und ja, das ist eigentlich weniger eine Coverversion, sondern fast mehr so ein Remake das National Jazz Trio of Scotland, als ob Donna Regina hier zu Gast gewesen wären bei Bill Wells im Studio. Das Ganze vom Album Discover Donna Regina, Coverversion von dieser wirklich tollen deutschen Band. Nach 25 Jahren Geschichte ist sowas dann auch mal besser eigentlich als sowas wie Best-of-Compilation etc. Als nächstes Slim Twig, der kommt aus Toronto, heißt eigentlich Max Turnbull, aber Slim Twig, sein Künstlername, macht Musik auch schon seit 10 Jahren, schon 5 Platten veröffentlicht. Die neueste gerade erschienen, Thank You For Sticking With Twig, klingt ja ziemlich krude das Zeugs. Hier kommt er mit A Woman's Touch. Das war der Song A Woman's Touch von Slim Twig. Erinnert mich diese Musik so ein bisschen an Ariel Pink, so ein bisschen an T-Rex, manchmal auch ein bisschen Animal Collective. Also da steckt vieles Bekanntes drin und ja, das irgendwie nochmal zusammengewürfelt, klingt dann irgendwie doch manchmal ein bisschen sehr abenteuerlich. Thank You For Sticking With Twig heißt das neueste Album von diesem Künstler aus Toronto, aus Kanada. Die nächste Band aus Hamburg, Schniepo Schranke. Schniepo Schranke, das ist Schnitzelpommes mit Mayo und Ketchup sozusagen. Schniepo Schranke, das sind Friederike Ernst und Daniela Reis. Die haben gerade eben ihr Debütalbum veröffentlicht. Satt heißt es. So ein bisschen für mich inhaltlich der Soundtrack zu dem Buch Feuchtgebiete von Charlotte Roach. Zumindest nehmen die kein Blatt vor den Mund textlich. Hier kommen sie mit Intensiv. Du bist so einzigartig, schön. Und dein Sein. Nepo-Schranke intensiv. Ein Song von ihrem neuesten Album Satt. Ich frage mich, ob das überhaupt jugendfrei ist oder ob da schon die Sittenwächter auf den Plan gerufen hat. Bei den Texten würde es mich nicht wundern. Auf jeden Fall charmant gemacht das Ganze. Lou Barlow als nächstes, auch ein ganz, ganz alter Haudegen, macht Musik seit 83. Mehr zu ihm gleich nach seinem Song, der da heißt Redeemed. Lou Barlow. The story of my innocence is brief. I started early, stayed up late to creep. Then I was redeemed, you gave me everything I need. Yesterday denied, tomorrow by your side I sleep. Saved the forest, used my wood, gathered matter, I said she could. I said that she could have anything she desired. Once she got it, she set my little world on fire. Memories are made of razor blades, even if they're good. Standards have a way of being raised, till someday what was good is no good. And that's good. We share a passion I can't mention. Involving solving mysteries anywhere. If I was to say I know she couldn't take it on, I need a place to hide, somewhere I can bring my thoughts to you and be redeemed. Of razor blades, even if they're good, standards have a way of being raised, till someday what was good is no good. That's good. Redeemed. Das war Lou Barlow, der eine neue Platte veröffentlicht, Brace the Waves betitelt, und ist natürlich ein ganz alter Haudegen des Indie-Rocks, hat seinen ersten Song geschrieben, 83, Lose Anxiety Song hieß der, damals veröffentlicht von seiner ersten Band Deep Wound. Aus Deep Wound wurde irgendwann Dinosaur Jr. Lou Barlow zusammen mit Murph und vor allem natürlich mit Jay Meskis. Er war damals ein bisschen der Kleinste und Jüngste und hat ab und zu auf die Nase gekriegt und hat dann auch gedacht, ich habe keinen Bock mehr immer einzustecken bei Dinosaur, hat da aufgehört, hat dann weiter im Kämmerlein Indie-Rock gemacht als Centrido. Damals waren das dann wirklich so, ja, Lo-Fi-Indie-Perlen. Aus Centrido wurde dann irgendwann auch Sabado mit Songs, die eher Indie-rockig waren und weniger, ja, immer noch natürlich Lo-Fi, aber schon so ein bisschen weniger Low, eher Hi-Fi vielleicht auch dabei. Und inzwischen gibt es Dinosaur Jr. wieder in diesem Original-Line-Up mit Murph und Dinosaur, Jay Meskis und mit Lou Barlow natürlich. Und auch Sabado gibt es noch, die haben vor zwei Jahren eine Platte veröffentlicht. Und jetzt gibt es was Neues von Lou Barlow. Also er ist immer noch auch solo unterwegs, obwohl er seine anderen Bandprojekte noch hat. Und die neue Platte ist erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich hätte nicht viel erwartet aufgrund seiner Vielbeschäftigung, aber er ist wirklich zu alter Stärke zurückgekehrt, nur mit, ja, häufig nur mit Gitarre und ohne viel drumherum hat er wirklich tolle Songs gemacht. Deshalb nochmal hier Lou Barlow mit Moving. Das war Lou Barlow, Moving, Song von seinem neuesten Album Brace the Waves. Das Interessante ist bei Lou Barlow, dass er eigentlich erst sehr spät hat angefangen hat, unter seinem eigenen Namen Platten zu veröffentlichen. 2005 war das. Da kam sein erstes Solo-Album als Lou Barlow raus. Vorher gab es halt immer irgendwie Kunstwörter wie Centrido oder irgendwie Bandprojekte. Ja, und jetzt ist er dabei geblieben bei Lou Barlow. Und ja, die Platte hat mir wirklich extrem gut gefallen. Deshalb hier auch Album der Woche. Lou Barlow mit Brace the Waves. Ja, zurück zu alter Stärke, zurück zu altem Lo-Fi-Songwriting ohne viel drumherum. Wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Hier kommt er nochmal mit Wave. No way to move, there is no time to look, but the time that it took to begin. 7:20. I miss you, want you here in my arms, in my hair, to hold your neck and watch you break away. When I'm not home for ages, I look for ways to fade. In my mind, you're so fine. I'm ever seen. Ist immer noch der Sunday Service und das gerade eben, ja, ganz sportlich, der Hooton Tennis Club, eine Band aus England, die auf ihrem Debütalbum Highest Point in Clifftown, welches gerade erschienen ist, schönste Popmusik mit Disharmonien verbinden. Eben gerade gab es hier den Song I'm Not Going Roses Again, wirklich ganz schön gemacht, das Ganze auch mit, ja, schönen Gesang dabei und Gitarren, die ein bisschen falsch gestimmt klingen. Und hier auch nochmal Hooton Tennis Club mit ihrem Song Could Ever Imagine. Ever Imagine, das war der Hooton Tennis Club, neue Band aus England mit ihrem Album Highest Point in Clifton. Nett gemacht, kann man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man eine Affinität für schöne Popmusik hat. Wenn man eher ruhigere Klänge mag, dem sei empfohlen, das 9., das 11. Album von Low. Ones and Sixes heißt es. Low, das sind Alan Spohawk und Mimi Parker, machen auch schon seit Jahrhunderten Musik, gefühlt zumindest. Und es gab mal so ein geflügeltes Wort oder ein Spruch, how low can you go? Also wie viel ruhiger geht's eigentlich noch mit der Musik? Sie sind wieder ein Tick lauter geworden auf ihrem neuesten Album. Allen voran, wenn Alan Parker den Ton, also den Gesang, übernimmt. Hier kommen sie mit Gentle. It doesn't have to end. Ja, da brauchen wir gar nicht mehr rein moderieren. So ruhig und entspannt klang das Ganze hier von Low. Ihr Song Gentle vom neuesten Album Ones and Sixes. Wenn Alan Spurhawk singt, wie gesagt, dann klingt es wirklich immer so ein bisschen frischer und ein bisschen auch dynamischer. Wenn Mimi Parker an dem Mikrofon zugange ist, dann fallen sie sehr in alte Zeiten. Da muss ich mir wirklich fragen, ich habe schon 10 Low-Platten zu Hause, müssen ja auch noch eine 11. Platte machen, die so ähnlich klingt wie alles andere davor. Vielleicht ein bisschen hart vom Urteil her, die Platte ist nicht schlecht, aber wie gesagt, so ein bisschen zweigeteilt, was den Output und die Qualität der Songs dann betrifft. Nach so viel ruhiger Musik hier etwas zum Aufpäppeln mit dem Soul Jazz Orchestra, eine ja, Afro- und Latin Jazz Kollektiv aus Kanada, von ihrem neuesten Album Resistance, hier ihr Song It's Gonna Rain. Tja, das war also nochmal etwas für den Regen. It's Gonna Rain, the Soul Jazz Orchestra von ihrem Album Resistance. Ein musikalisches Kollektiv aus Kanada. Das war der Stanislaus für heute. Euch allen wie immer vielen Dank fürs Zuhören und fürs Lauschen hier. Für ja hoffentlich auch neue Musik für euch und gute Musik für euch. Den Abschluss heute macht Lloyd Cole. Kennt ihr alle als Gitarrenpop-Gott, damals noch mit Lloyd Cole and the Commotions. Viele tolle Platten veröffentlicht und sie ist ein bisschen abgekehrt von diesem Pop-Kram, den er früher gemacht hat. Und auch mal irgendwann durchblicken lassen beim Interview hier in der Sendung, dass er eigentlich auch ganz gerne so Krautgeschichten und Elektronikgeschichten mag und hat jetzt eine Platte veröffentlicht, die heißt 1D Electronics aus den Jahren 2012 bis 2014. Hat er mit vielen Leuten zusammengearbeitet, Hans-Joachim Rodelius zum Beispiel, und hier zu hören mit seinem Song oder Track, muss man eher sagen, Ken O. Hier kommt Lloyd Cole.